Jahwe aber beorderte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Da betete Jona im Leibe des Fisches zu Jahwe, seinem Gott, und sprach, aus meiner Bedrängnis rief ich Jahwe an, da antwortete er mir, aus dem Schoße der Unterwelt schrie ich um Hilfe, und du hörtest mein Rufen. Du schleudertest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Strömung mich umringte, alle deine Wogen und Wellen überfluteten mich. Schon dachte ich, ich bin aus deinen Augen verstoßen. Werde ich je deinen heiligen Tempel wieder erblicken? Die Wasser umfingen mich und gingen mir bis ans Leben. Es umringte mich die Flut, Meergras war um mein Haupt geschlungen. Zu den tiefsten Gründen der Berge war ich hinabgefahren, der Erderiegel umschlossen mich für immer. Da zogst du mein Leben aus der Grube empor, Jahwe, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, da gedachte ich an Jahwe, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich an die nichtigen Götzen halten, die geben ihr bestes Preis. Ich aber will mit lautem Danke dir opfern, was ich gelobt, will ich bezahlen, von Jahwe kommt die Hilfe. Jahwe aber befahl dem Fisch, Jona ans Land zu speien.